Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Nachdem Michael Dudikoff mit der zweiten Staffel von Fackeln im Sturm und durch seine erste große Hauptrolle in American Fighter im Filmgeschäft angekommen war, manifestierte er seine Ausrichtung auf das Action-Genre. Zuvor hatte er bereits einen wichtigen Part in Albert Pyons Radioactive Dreams gespielt und nach American Fighter stand er wieder für Cannon und Sam Furstenberg in Avenging Force vor der Kamera. Im deutschen Verleih als Nighthunter veröffentlicht. Der dramatisch klingende Alternativtitel könnte dabei zwei Bedeutungen haben. Einmal die Übersetzung des Nachtjägers und zum anderen heißt Dudikoffs Charakter Matt Hunter. Und wer sich im Canon-Universum etwas auskennt, wird über diesen Namen schon einmal gestolpert sein. Denn so wurde auch Chuck Norris' Figur in Invasion USA genannt, der ein Jahr zuvor 1985 erschien. Tatsächlich war das Drehbuch zu Nighthunter als Sequel zu Invasion USA geplant. Doch Norris hatte kein Interesse. Das Skript wurde kurzerhand umgebaut und man machte einen eigenständigen Film daraus. Und weil Michael Dudikoff gerade ein aufsteigender Stern im zweitklassigen Movie-Business war, gab man ihm die Rolle, die allerdings außer dem Namen nichts mit der fiktiven Person, die Chuck Norris verkörperte, gemeinsam hat. Geschrieben wurde Nighthunter von James Booth, der von Mitte der 1980er bis 1990 mit dem Erstellen von Drehbüchern experimentierte, möchte man sagen. Insgesamt schuf er 6 Szenerien, 3 davon sind mit Michael Dudikoff besetzt. Eigentlich ist er Fernsehdarsteller, war aber auch in Kinofilmen von hochkarätig bis Trash zu sehen. Die Einleitung bei Nighthunter steht ganz im Zeichen der Menschenjagd. Merkwürdig verkleidete Anhänger eines okkulten, rassistischen Ordens jagen hilflose, unbewaffnete Menschen bis zum Tod. Das, was später in den 90er Jahren bei Hard Target und Surviving the Game abendfüllend ausgearbeitet wird, dient hier nur als Rahmen für eine andere Geschichte. Denn der Orden, bestehend aus reichen Geschäftsmännern, ist mehr darauf aus, Larry Richard das Leben schwer zu machen. Der will sich in politischer Funktion ins Rathaus wählen lassen. Und das schmeckt dem Ku Klux Klan Deluxe nicht, denn Richards ist Afroamerikaner. Als sein Freund Matt Hunter mit seiner kleinen Schwester zu Besuch nach New Orleans kommt, wird sein Leben und das seiner Familie bei einem öffentlichen Auftritt angegriffen. Dabei stirbt Richards Sohn. Matt, der als Agent für die Regierung arbeitete, ist hochmotiviert, den Fall aufzulösen und bringt damit nicht nur sich, sondern auch seine Schwester in Gefahr. Matt Hunter und Larry Richards funktionieren wie ein Team in einem Buddy-Movie, nur ohne Witze. Nighthunter nimmt sich sehr ernst und ist zudem sehr brutal. Nicht unbedingt grafisch, denn viel Blut gibt es nicht zu sehen, aber im Verlauf werden positive handlungsrelevante Personen, Richards Frau und Kinder, unbarmherzig umgebracht. So, dass am Ende nur noch Hunter und seine kleine Schwester überleben werden. Das sind Momente, wo man dem Film einen Unterhaltungswert absprechen möchte. Für eine solche Story werden nämlich die Teilnehmer nicht tief genug gezeichnet. Es gibt zwar viel Storytelling und mit 100 Minuten Spielzeit ohne Abspann ist Nighthunter auch sehr lang geraten, aber hier entfalten sich keine Charaktere. Action gibt es dann auch eher wenig. Kampfsportliche Szenen sind nicht zu finden. Nur Stevie James tänzelt mal oberkörperfrei durchs Bild und verteilt ein paar Kicks. Er war auch schon in American Fighter an Dudikoffs Seite und wird es auch noch einmal sein. James starb viel zu früh, 41-jährig, an einem Tumor 1993. Fakt am Rande. Unter den Schlägern der feindlichen Organisation findet sich der spätere Jason Voorhees-Darsteller Kane Hodder. Sam Furstenberg ist kein Mann langer Dialoge und die gibt es hier leider viel zu häufig. Es ist ihm nicht gegeben, Zwischenmenschliches zu inszenieren. Deshalb hat der Film auch keinen Drive. Kommt nur schwer voran und die wenigen Action-Szenen sind dann auch nicht so spektakulär. Nighthunter ist, wie von American Fighter oder den späteren Cybercop-Filmen von Furstenberg in Punkt Action, weit entfernt. Ein Faktum am Rande. In Israel, der Heimat der produzierenden Go-Go Boys Menachem Golan und Yoram Globus, wurde Nighthunter als The American Ninja 2 veröffentlicht, also als Sequel zum ein Jahr zuvor erschienenen American Fighter, der im Original American Ninja heißt. Klar, der gleiche Regisseur und Haupt- und Nebendarsteller sind involviert. Außerdem schleicht am Ende eine Gestalt in Ninja-Outfit durch das Dickicht, allerdings auch eine Kreuzung aus Lederfetischist und Gladiator. Der Marketingkniff liegt nahe. Dann kam aber noch der offizielle Nachfolger von American Ninja und noch drei weitere Teile. Insgesamt sind es 5. Nur in Israel nicht, da sind es 6, durch den Werbebetrug mit Nighthunter. Am Ende hat Michael Dudikoff, alias Matt Hunter, einen echt trockenen, aber coolen Abgang, der sogar noch eine eigene Fortsetzung offen ließ. Aber so selbstbewusst wie der Auftritt, ist der Streifen im Gesamten dann leider nicht.